Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir hatten gestern im WDR-Fernsehen eine Sondersendung und deshalb ist kurzfristig unsere Sendung aus dem Programm genommen worden. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wir waren gestern hier nur im Radio bei 1Live. Wir wussten das vorher nicht. Am Montag wussten wir das nicht. Heute sind wir wieder da, ihr seid auch da, das freut mich sehr. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer mittwochs. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann tut das 0800 5678 111 oder ihr könnt faxen unter 0800 5678 110. Klaus ist mein erster Anrufer heute Nacht und der ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Klaus, um was geht es? Ich habe schon mal versucht, aber das ist ja schlimmer zu erreichen wie ein Papst. Ja, in der Tat ist es oftmals schwierig, hier durchzukommen. Was ist denn dein Thema? Ja, Domian, ich meine, das ist 20 Jahre her. Ich habe meinen Bankraub verübt. Mhm. So. Vor 20 Jahren? Ich hab meine Strafe abgebüßt. Gell? Mhm. Und warum sollte ich darüber sprechen? Na klar. Wie kam es denn damals dazu, dass du Bankräuber wurdest? Ja, durch einen dummen Zufall. Und außerdem kann ich das nur meinem Bruder verdanken, ehrlich gesagt. Hat der dich da reingezogen? Ganz genau. Und deswegen... Mhm. Bin ich als Jugendlicher verurteilt worden und er hat volle Kiste bekommen. Mhm. Warst du vorher auch schon irgendwie auffällig, strafmäßig auffällig gewesen? Ja, wie so ein Jugendlicher, weiß ja. Mofa klauen und sowas, weiß. Na gut, machen auch nicht alle Jugendliche. Aber Kleinkram war das. Ja, richtig. Dann hat dein Bruder hat diese Idee entwickelt, kommen wir brechen eine Bank an, ein machst du mit, Klaus. War das ja, so? Ja, nein, pass auf, er hat die Situation ausgenutzt. Welche Situation? Und ja, und zwar, ich hatte eine Freundin gehabt, ich wusste auch gar nicht, dass ich schwanger war in dieser Zeit, ich war 22, und sie hat mich verlassen, ich war so kopfüber total fertig mit meinen Nerven, ja. Wusste ich nicht, was ich machen sollte, meine Eltern konnten mir nicht helfen, ich habe also halb durchgedreht, gell? So, was blieb mir übrig zu meinem Bruder, damit er mir hilft, der ist 4 Jahre älter von mir. Ja, statt mir helfen, hat er mir noch mit dem Wodka geholfen und was es nur alles gibt, Bier, Wodka und dies und jenes. Mhm. Ja, dann kommen wir auf die Idee, ich helfe dir. Wir fahren in Urlaub, dann vergisst du deine Freunde. Mhm. Sag, und hast du das Geld dafür? Nö, wir holen uns das. Mhm. Das hat er dir gesagt, als ihr beide quasi besoffen wart, du auch besoffen warst. Im Suff. Und im Suff hast du gesagt, ja, okay. Ja, mir war alles egal. Machen wir mal. Weil du mir so, war alles egal. Weil du so angeschlagen warst und irgendwie fertig mit Nerven. Bei mir ist eine Welt untergegangen. So, Klaus, durch diese Frau. Jetzt ist diese Sache im Suff quasi entstanden, diese Idee. Richtig, richtig. Aber man ist ja dann irgendwann am nächsten Tag immer wieder nüchtern. Und als du dann nüchtern wurdest, wie hast du denn da über die Sache gedacht? Wo ich nüchtern geworden bin und wach geworden bin, habe ich eine MP am Hals gehabt. Erzähl. Habt ihr die Bank sofort überfallen, während du noch besoffen warst? Nein, wir sind nachts reingegangen. Mhm. Aber ein paar Tage später, nachdem ihr das... Nein, nicht ein paar Tage später, an demselben Tag. Also morgens. Doch, an demselben Tag und du warst... Nachmittag waren die schon da. Wir sind morgen zu Hause gewesen, Nachmittag waren die da. So, und das heißt, du bist quasi im betrunkenen Kopf da reingegangen in die Bank. Richtig, wir sind also gegen 12 Uhr sind wir nachts reingegangen. Ja, ihr beide. Richtig, über den Keller. Ja. Haben bis morgens gewartet... Bis halt also der Filialangestellte gekommen ist. Aber wie seid ihr in den Keller der Bank gekommen? Das war doch sicher auch abgeschlossen alles. Ja, da war nur so ein Gitterrost. Ach, das ging so einfach? Richtig, ja. Dann haben wir rausgenommen und sind also unten im Safe-Raum, das ist wie ein Safe-Raum Keller, ne? Ist ja schon erstaunlich, dass ihr da überhaupt so reingekommen seid. Ja, sind wir da reingegangen und dann waren wir halt drin, aber den Safe kannst du ja halt nicht öffnen. Mhm. Da habt ihr gewartet, bis der Filialleiter kam. Richtig, haben wir bis 9 Uhr morgens gewartet. Ja. So, und was ist passiert? Er ist auch angedüst mit seinem Auto. Mhm. Schließt also die Bank auf, kommt halt rein. Mhm. So, haben wir dem die Knarre am Hals gestellt. So, und ja, hat er gleich die Hände hochgenommen, hat Angst gekriegt und so weiter und so fort. Dein Bruder, lass mich kurz unterbrechen, dein Bruder hatte also eine Waffe. Richtig. Eine richtige Waffe? Plastikpistole. Du hast eine Plastikpistole, er hatte eine richtige Waffe. Ja, allerdings nicht geladen. Ne? Mhm. Okay, weiter. So, und daraufhin, was ist passiert, hat er den gezwungen, also in den Keller zu gehen, den Safe aufzumachen. Mhm. Daraufhin hat er halt den Safe aufgemacht. Mhm. Da waren auch noch Geldbomben drin, Bargeld und Geldbomben und so weiter und so fort, haben wir alles eingepackt. Mhm. Wie viel Geld war es insgesamt? Also das waren in D-Mark, waren das 20, über 20.000 Mark, um die 20, über 20 sowas. Ja. Und dann waren halt noch spanische Währung und Dollars und so, ne? Und dann seid ihr abgehaut? Nein, dann hat er von ihm also halt den Schlüssel verlangt, den Autoschlüssel. Mhm. Den Autoschlüssel hat er halt rausgehängt, nicht? Mhm. Haben wir uns bei ihm in sein Fahrzeug hingesetzt und sind also dahin gefahren, wo wir unser Auto stehen lassen hatten. Mhm. Und das war also halt auf einer Brücke und unten drunter eine Autobahn. Mhm. Und wir haben unser Auto an der Autobahn stehen lassen. Ja. Mit der Maske nach oben, als Vortäuschung, dass es halt kaputt war, gell? Ja. Damit das nicht auffällt. Mhm. So, dann sind wir den Berg runtergelaufen, unter die Brücke, sind in unser Fahrzeug eingestiegen, Maske zugemacht und sind nach Hause gefahren. Mhm. So, und weil wir die ganze Nacht da in der Bank gedüst haben und haben noch eine Flasche Wodka da gehabt, haben weiter getrunken in der Bank, haben dann noch Anrufe getätigt und so weiter und so fort. Wir haben da halt eine Party gemacht, die ganze Nacht durch. Ihr habt aus der Bank angerufen? Ja, sicher. Wie das? Damals gab es keine Handys. Nein, von dem Telefon, von der Bank. Also von dem Banktelefon. Ich dachte, im Keller gab es... Überall zu der Freundin, da zum Freund, überall haben wir da angerufen. Ich dachte, im Keller gäbe es da kein Telefon. Okay, das gab's dann. Da seid ihr nach Hause gefahren und dann? Richtig. Dann sind wir nach Hause gefahren. So, das war halt die ganze Nacht da gewesen. Sind in der Bank, waren wir alle beide kaputt. Also müde halt, ne? Ja, was ist passiert? Ich gehe schlafen, er geht im Schlafzimmer, er geht schlafen, ich war halt auf der Couch. Mhm. So, ungefähr gegen 3 Uhr mittags, also wir waren gegen 10 Uhr, spätestens waren wir zu Hause, ja. Morgens. Ne? Ja, ja. 3 Uhr mittags, auf einmal pocht das an der Tür und schellt es, ich stehe auf. Mein Bruder hat noch geschlafen, ich stehe auf, mach die Tür auf einmal habe ich eine Knarre am Hals. Polizei. Richtig. Da, die ganze Hauswahl umstellt. Da hatten sie euch schon. Richtig. Da hatten sie schon. Ich gehe wieder zurück, ich setze mich dahin und werde erstmal nüchtern und gucke erstmal, was hier überhaupt los ist, was hier passiert. Sag mal, Klaus, als dann noch ein Tag vergangen war und du wahrscheinlich in U-Haft gesessen hast. Und ja, du, die haben uns gleich mitgenommen. Natürlich. Und du ganz nüchtern warst. Was ist denn dir da durch den Kopf gegangen? Ja, ich wusste erstmal überhaupt nicht, was los ist. Ich habe da gar nicht durchgeblickt. Echt? Auch noch nicht mal nächsten Tag. Hm. Aber ich habe die Zellentür gesehen, die Beamten gesehen und sonst wusste ich gar nichts mehr. Also kann man sagen, dass das wirklich ein Filmriss war bei dir, dass du sogar... Das war ein Filmriss. Das haben die auch gesehen, das haben die auch gemerkt. Hm. Kam dann nicht so allmählich auch Wut bei dir auf gegenüber deinem Bruder, dass der dich da hat mit reingezogen? Um Gottes Willen, das sagt meine Freundin. Also ich habe dann, wo ich gesessen habe, im Knast... Hm. Ich hatte versucht, also Kontakt aufzunehmen mit ihr, weil ich dann erfahren habe, dass sie also mein Kind entbunden hat. Mhm. Weil ich erstmal gar nicht wusste, dass sie schwanger war. Mhm. Ich habe es ja dann nachhinein erfahren. Mhm. So, und heute habe ich mittlerweile einen sehr guten Kontakt zu meinem Sohn und zu meiner Ex-Freundin. Die Frage war aber, ob du nicht damals Wut auf deinen Bruder bekommen hast. Deswegen will ich das jetzt sagen. Ja. meine Freundin, die sagt nur eins. Wenn sie den sieht... alles, was sie nur machen kann, die versucht, den fertig zu machen. Mhm. Immer noch heute, nach 20 Jahren. Bis heute. Sag mal, Klaus, wie lange musstest du in den Bau? Also, mir haben sie, und zwar, ich war 22, ich musste über einen Psychologen, mich haben sie eingestuft als Jugendlicher, ich habe 3,5 Jahre bekommen, und durfte allerdings auf Halbstrafe raus. So, und der Bruder? Mein Bruder musste alle ganze 6 Jahre durchsitzen. Mhm. Wie ist dein Kontakt heute zu dem Bruder? Noch schlimmer als schlimm. Noch schlimmer als schlimm. Ja. Hat sich nie eingerenkt. Und, um Gottes Willen, und, er ist noch schlimmer, als er gewesen ist. Und er hat sich bei dir auch nie entschuldigt, dass er dich da hat reingezogen? Nein, ich habe wegen ihm nochmal gesessen. Nochmal? Ja, selbstverständlich. Aber ich hoffe, einen guten Bruder hab. Ich hoffe, dass heute alles im grünen Bereich ist bei dir. Nein, ist immer noch nicht. Immer noch nicht? Das wird wahrscheinlich lebenlang so gehen. Was machst denn du im Moment beruflich? Ich habe mich inzwischen selbstständig gemacht, ich habe ein Bauunternehmen. Na, aber immerhin, das ich habe also damit gar nichts zu tun. Ja, allerdings werde ich, werde ich weiterhin noch von meinem Bruder erpresst, gell. Okay, aber ich meinte, dass du quasi wieder auf dem ordentlichen Weg bist. Ja, selbstverständlich. Für dein Leben. Selbstverständlich. Hast eine Beziehung, hast ein Kind, hast einen Job, einen richtigen Beruf, selbstständig ich gemacht. Ich habe wieder geheiratet, ja. Und ich habe 2 Kinder. Wunderbar. Ja, das ist eine Geschichte, Klaus. Danke, dass du angerufen hast. Und das ich wollte das nur sagen, ja. Also das ist wirklich eine Geschichte gewesen, die ich nicht vergessen kann. Gell? Absolut, das glaube ich. Die wird dich dein ganzes Leben lang begleiten. Und das Traurige ist ja daran, dass der Bruder immer noch auf der schiefen Bahn ist und dass ihr einfach keinen Kontakt miteinander habt. Das ist ja schade. Ich darf keinen Kontakt mit ihm haben. Mhm. Ich darf es nicht, sonst fängt er wieder an. Und mhm. Er versucht laufende Meter. Mhm. Ich brauch dich. Mhm. Also ich bin das Werkzeug für ihn. Mhm. Und ich habe es eingesehen, dass ich mich nicht wie eine Marionette hinreißen lasse von ihm. Ja. Und er hat es gemerkt, dass ich das unterbinde und er versucht sämtliche Möglichkeiten, ob das Telefonterror ist oder sonst so, was. Dann bleibt also wieder zu ihm zurückkommen. Dann bleib bei der Linie, es zu unterbinden und halt ihn dir vom Hals. Das scheint wirklich das Beste für dich zu sein. Richtig. Alles Gute, lieber Klaus. Domian, noch eine bescheidene Frage. Ja, bitte. Dürfte ich mit deiner Psychologin sprechen? Absolut gerne, ja, wenn du das gerne möchtest, ja. Dann es geht wegen einer anderen Sache. Okay, es ist heute ein Psychologe, es ist der Peter, du legst auf, Peter ruft dich gleich an. Wunderbar. Alles Gute. Domian, danke. Tschüss. Halt die Sendung weiter so. Ja, alles tschüss. Klar, tschüss. 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer, kostenfrei für euch. Kostenfrei auch die Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Jetzt bin ich mit Peter verbunden und Peter ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Peter. Guten Morgen, Julian. Guten Morgen. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, meine Freundin ist von ihrem Vater sexuell missbraucht. Wurde oder wird? Wird. Wird? Ja. Wie alt ist deine Freundin? 19. Und deine Freundin wird im Alter von 19 Jahren noch von ihrem Vater sexuell missbraucht. Ja, leider. Lebt sie zu Hause bei den Eltern? Ja. Wie lange geht das schon so? Seit 8 Jahren, also seit dem 11. Lebensjahr. Seit 8 Jahren? Und wie oft kommt das vor? Einmal die Woche. Das heißt, sie hat dir darüber offen erzählt? Weil offen, ich habe zu mir was gemerkt, wo ich auch Besuch war bei den Eltern und sowas, bei ihnen da was nicht stimmt. Mhm. Weil der Vater anderen haben wollte, weil ich Schluss mache, weil ich mit die andere Tochter gehe und so. Was? Du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Du gehst mit der anderen Tochter? Habe ich nicht verstanden. Nein, ich sollte mit die andere Tochter gehen, mit Nadine Schluss machen und mit den Cynthia gehen. Das hat der Vater gesagt? Ja. Mhm. Und so, weil die besser wäre und so. Mhm. Und ist so. Du gefragt, wieso und so, ne? Wie soll die Natur und das hier sind ja. Und die sind ja so ein bisschen kindisch und so. Ne? Ich bin jetzt verhalten und so, die sammelt noch Pokémon mit Hitze und so. Also Peter, bitte, du musst ein bisschen deutlicher reden, sonst können wir nicht miteinander sprechen. Ich verstehe dich so schlecht. Wie lange bist du denn mit deiner jetzigen Freundin zusammen? Seit ungefähr 1 Jahr. Seit einem Jahr. Wann hat deine Freundin dir denn das erzählt, dass sie so lange von ihrem Vater sexuell missbraucht wird? Seit 3 Monaten. Vor ungefähr 3 Monaten. Vor 3 Monaten. Wie hast du darauf reagiert? Das war erschrocken. Und ja. dann hat sie gesagt, komm, lass uns abhauen. Dann sind wir abgehauen. Mhm. Waren wir bei Kollegen Westerwald gewesen. Mhm. Dann wollte der Vater sich umbringen und so. Und der Briefe zugeschickt sind meine Eltern. Meine Eltern haben die Briefe dann weitergeleitet an uns. Also der Vater hat gedroht, sie umzubringen? Nein, er wollte sie umbringen. Ja, das meine ich. Mhm. Ja, er sie selber. Ach, er sich selber? Ja. Mhm. Ja, und das würde ihm leid tun, was vorgefallen ist und so. Mhm. Und ihr könnt ja mit da einziehen, wenn wir zurückkommen. Ja. Wie viele Leute wissen jetzt davon? Nur ich, quasi, ihre Mutter und die Oma. Mhm. Und deine Eltern auch? Ja, meine Eltern auch. Meine Eltern auch. Wie steht denn... Ist ja dabei. Bitte? Meine Mutter und das Wissen ist ja dabei, damit ich überhaupt nicht weiß, warum ich in die Welt komme, weil mir ist es wirklich so, ich könnte alt kommen davon. Peter, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich dich wirklich so schlecht verstehen kann. Die Mutter deiner Freundin, wie steht die denn dazu? Die weiß das also, dass seit 8 Jahren ihr Kind, ihre Tochter von dem eigenen Ehemann sexuell missbraucht wird. Das ja, ob sie seit 8 Jahren davon weiß ich nicht. Ich weiß aber, was sie jetzt davon weiß. Gut, es ist ja auch jetzt egal, ob es nur 2 Jahre oder 8 Jahre von 8 Jahren, aber sie weiß, dass da was passiert. Ja. Was sagt die denn dazu? Die denkt, er wäre freiwillig. Bitte? Die denkt, er wäre freiwillig, weil die Mutter kann ja nicht mehr. Die Mutter denkt, dass die Tochter das freiwillig macht? Ja. Was sind das für Verhältnisse? Da weiß auch nicht, was das für Verhältnisse sind. Hab schon gesagt, wie in alten Rom. So quasi. Also er zwingt sie, mit ihr zu schlafen. Das ist also quasi immer eine Vergewaltigung, jedes Mal. Ja. Ja. Dann hat sie aus Liebe zu mir gemacht, damit sie mit mir zusammen sein dürfte. Weil der Vater gesagt hat, wenn sie das nicht macht, dann sorge ich dafür, dass du Schluss machst mit dem Peter. Und so, weil sie nicht mehr siehst du ihn einmal. Und so. Verstehe. Also Peter. Ich finde, dass man da ganz schnell und ganz, ganz, ganz klar und hart handeln muss. Ja, das Mädel, pass auf, das Mädel muss da raus, so schnell wie möglich. Ich will ja nicht. Lass mich mal erst mal sagen, die muss da raus, so schnell wie möglich. Dann gehört dieser Mann angezeigt, aber auch so schnell wie möglich. Ja, ich kann aber nichts tun als Freund, ich habe ja versucht, weil die Polizei, aber die sagen, sie muss selber hin. Und sie sagt, sie geht nur hin mit einem Jugendsekretärsprozess. Dann war es nicht auffällig, was die Aussage frei gemacht wird, weil die Angst hat vor dem Vater. Also das Mädel, deine Freundin hat so große Angst vor ihrem Vater, deshalb will sie auch da bleiben. Ja. Sie hat Angst, dass er ihr was antut oder dass er sich... Der Familie was antut. Mhm. Ja, ihre Mutter und ihre Schwester hatte Angst. Weil der Vater irgendwie groß hatte. Also dennoch finde ich, nachdem du das weißt, und das ist ja nur ein Ungeheuerlichkeit, die da passiert seit vielen Jahren, dass auch du dazu verpflichtet bist, dieses an die Polizei weiterzugeben. Ja, ich habe es versucht, die reagieren nicht drauf. Du hast mit der Polizei schon gesprochen? Ja, ich habe mich kontaktiert mit der Polizei, ich habe sogar bei die Schulvorsorge angerufen, da können sie mir nichts gegen tun, ihre Freundin muss anrufen, nicht sie. Sie muss die Ansage aufnehmen. Ja, okay. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr heikler und sehr dringlicher Fall, finde ich. Genau. Wir beenden das jetzt mal hier in der Öffentlichkeit und beraten jetzt nicht in der Öffentlichkeit, wie man jetzt da weiter vorgeht. Da muss auf jeden Fall etwas geschehen, finde ich. Du legst mal bitte auf und wir rufen dich gleich in ein paar Minuten nochmal an. Okay? Und das verhandeln wir dann hinter den Kulissen. Alles klar? Danke. Okay, Peter. So, meine Lieben, ich möchte jetzt zwischendurch etwas sagen, was mit der Sendung hier überhaupt gar nichts zu tun hat. Vorgestern, ihr werdet das alle mitbekommen haben, durch die Nachrichten, in den Nachrichten ist die ostdeutsche SPD-Politikerin Regine Hildebrand verstorben, nach schwerer Krankheit. Ich möchte an dieser Stelle ihrer Familie mein ganz herzliches Beileid ihr sagen, der Familie. Ich war zwar nicht immer politisch der Meinung von Regine Hildebrand, aber ich habe sie immer sehr, sehr bewundert und geachtet für ihre Gradlinigkeit, ihre Ehrlichkeit, und auch für ihre Herzlichkeit. Und vorgestern gestern hat ein Kollege in einem Radiokommentar sie die Bundespräsidentin der Herzen genannt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es sehr traurig, dass Regine Hildebrand nicht mehr lebt. Und ich finde, dass dies ein großer Verlust ist, auch für die politische Landschaft und das politische Leben in Deutschland. Also mein Beileid an die Familie von Regine Hildebrand. So, wir sind verbunden mit Patricia und Patricia ist 23 Jahre alt. Patricia hat aufgelegt, die Leitung ist irgendwie zusammengefallen. Dann geht's weiter mit Stefanie und Stefanie ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Stefanie. Hi. Okay, es geht um zwei sehr wichtige Menschen in meinem Leben. Ich muss dazu sagen, ich habe die letzten 5 Jahre in London gelebt und da studiert. Mhm. Und während dieser Zeit habe ich Lisa kennengelernt, meine beste Freundin. Was hast du studiert in London? Ja, ich habe studiert, ja. Was hast du studiert? Politik und internationale Beziehungen. Nicht schlecht. Und dann habe ich da für ein Jahr gearbeitet und halt während dieser Zeit in London habe ich meine beste Freundin Lisa kennengelernt. Sie ist wirklich, ich habe noch nie zu irgendjemandem so eine Beziehung gehabt wie mit ihr. Wir verstehen uns ohne Worte und sie ist wirklich ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Sie hat einen Stiefbruder, ihre Mutter ist mit jemandem verheiratet, ihr Stiefbruder ist James, der ist jetzt 16 und der hat einen Gehirntumor. Er wurde damit vor einem Jahr diagnostiziert und da wurde ihm gesagt, das ist die schlimmste Art von Gehirntumor, die es gibt und er hat noch ein Jahr zu leben. Das war letztes Jahr im Oktober, er hatte also schon praktisch überlebt bis jetzt, aber er wurde vor 2 Wochen gescannt und er hat jetzt nur noch 10 Wochen. Mhm. Das ist also diesmal 100%. Mhm. James und ich habe James kennengelernt durch Lisa vor ungefähr 3 Monaten. Da stand schon fest, dass ich wieder nach Deutschland zurückziehen werde. Mhm. Und wir haben uns kennengelernt und das hat sofort geklickt zwischen uns. Also wir sind super miteinander klargekommen. Und ich denke, ich bin... Müssen wir mal fragen, dass die Freundin und James, die wohnen in London. Ja, die wohnen in London, mhm. ja. Mhm. Und ich bin eine, glaube ich, der wenigen Menschen, die James kennt, die nicht ein sehr großes Problem damit haben, dass er einen Hirntumor hat. In dem Sinne, dass ich frei damit umgehen kann. Also mhm. seine ganze Familie, verständlicherweise, ist sehr angespannt. Und das heißt, du hast auch offen mit ihm darüber geredet? Ja, ja, wir haben damit offen, wir gehen damit sehr offen um. Er hat eine Mutter, die an Krebs gestorben ist. Ja. Er spricht nur mit mir über seine Mutter, er spricht nicht mit seiner Familie, mit dem Rest der Familie, mhm. weil er halt merkt, dass jetzt sie alle natürlich, sie wissen, dass sie ihr Kind verlieren, mhm. ihren Bruder, ne, ihren mhm. Sohn. Mhm. Und es geht jetzt darum, dass Lisa mir die Freundschaft gekündigt hat, wegen der Beziehung, die ich mit James habe. Aber es ist eine rein freundschaftliche Beziehung, die ja, du das ist ja jetzt das Problem, weil es ist, ich weiß es nicht, weil wir sind uns, wir haben uns kennengelernt, ich war praktisch sein Chef, ne? Er hat für mich gearbeitet mhm. und wir haben dann durch Lisa, also mit der ganzen Familie, dann auch die Wochenenden und so zusammen verbracht mhm. und wir konnten, haben uns immer selbst unterhalten, es ist auch nie irgendwas passiert zwischen uns und mhm. ich bin dann nach Deutschland zurückgefahren mhm. und aber das letzte Wochenende, was ich mit ihm verbracht habe, bevor ich zurückgezogen bin, da sind wir uns sehr nahe gekommen, nicht körperlich oder so, aber so vom Erzählen her und so, ne? Mhm. Auf eine intimere Basis, denke ich mal, und seit ich in Deutschland bin, telefonieren wir jeden Tag, E-Mailen mhm. und. Und da, also er ist also in mich verliebt. Ja. Richtig, ne? Ja. Und ich bin, er ist 16, er wird am 24. Dezember 17, mhm. wenn alles gut ist. Mhm. Ich bin die erste, das erste Mädchen, das er so richtig dolle verliebt ist. Mhm. Aber nochmal klar, man muss klar sehen, es ist nichts gelaufen zwischen euch. Nee, es ist nichts gelaufen. Gar nichts. Er ist jetzt in dich verknallt. Ja. Ja. Und deshalb hat deine Freundin Lisa ja. die Freundschaft aufgekündigt, weil du dich... Weil ich auf ihn reagiere, weil ich halt mit ihm flirte und weil ich... oder das ist doch total bescheuert. Dieser Junge hat noch ein paar Monate oder ein paar Wochen vielleicht noch zu leben. Ja, aber sie geht davon aus, dass ich ihm das Herz brechen könnte. Sie sagt... Aber du brichst es ihm doch nicht. Ja, ja. Du kannst ihm doch somit auf diese Art und Weise seine letzten Wochen verschönern. Ja, genau so sehe ich das auch. Ich sage erst... Er hat nur noch eine bestimmte Zeit. Er hat mir getextet vor ein paar Tagen. Er hat gesagt, weil ich fliege jetzt zurück nach London für mhm. eine Woche, um mit ihm zusammen zu sein. Mhm. Und er hat mir geschrieben, wenn du herkommst, wird es die schönste Zeit meines Lebens sein. Mhm. Und wie sind denn deine Gefühle für ihn? Würdest du auch sagen, dass du dich in ihn jetzt auch irgendwie verliebt hast? Oder ist es doch rein platonisch nur? Nee, ich denke schon, dass ich mich ein bisschen verliebt habe. Mhm. Aber es ist schwer zu sagen, weil... Weißt du, ich bin in einem anderen Land und mhm. es ist nur, was wir uns erzählen. Ich meine, er ist mhm. dadurch, was er durchmacht, auf einem ganz anderen Niveau als normalerweise 16 oder 17-Jährige sind. Das ist ja verständlich. Aber Lisa sagt halt, alle meine Freunde waren immer wesentlich älter als ich. Und aber wenn ich mir das überlege, ich habe 30-Jährige gekannt, die nur über ihr Leben rumgeheult haben. Stefanie, ich finde das überhaupt gar nicht diskutabel, wenn du jetzt ein gutes Gefühl zu dem Jungen entwickelt hast und dich von mir auch verliebt hast. Ja. Und er in dich auch. Was kann denn Schöneres auch für ihn noch passieren, als dass er die letzten Wochen seines Lebens eben so verbringt? Ja, eben. Aber das Schlimme ist ja auch, also was passiert, worüber sie auch sehr große Angst hat, ist, durch den Hirntumor ist es so, dass er, also wenn jetzt die ersten Anfälle wieder einsetzen, dann wird es also rapide bergab gehen. Er wird seine Sprache verlieren, er wird im Rollstuhl sitzen und er wird aber immer bei Bewusstsein sein. Ne? Und dann wird er irgendwann sterben. Es weiß keiner, wie lange diese Periode ist, wo rapide bergab geht. Und sie sagt, ich kann nicht garantieren, dass ich dann da bin. Sie hat Angst, dass ich dann weggehe. Ich würde das nie machen. Ich habe zu seinen Eltern gesagt, als ich mich dafür entschieden habe, mit ihm diese Art von Kontakt zu haben, habe ich mich auch dafür entschieden, immer bei ihm zu sein. Das heißt, du gehst jetzt nach London demnächst? Ja, aber nur für eine Woche. Denn, also ich kann nur, mein Leben ist in Deutschland, das weiß er auch. Ich kann auch nicht zurück. Ja, aber du hast gerade genau das Gegenteil gesagt. Du hast gesagt, ich habe mich dafür entschieden, dann auch bei ihm zu bleiben. Ja, bei ihm zu sein durch die Unterstützung. Das heißt, ich werde hinfliegen und bei ihm sein, aber ich werde auch hier sein, aber wir haben ja trotzdem Kontakt. Ah, also du kannst nicht ganz deinen Lebensmittelpunkt wieder verlagern nach London, aber du willst telefonieren und du kannst hinfliegen. Du hast auch genug Kohle, dass du... Aber das geht, du kannst... Ja, das würde ich dann schon irgendwie... Ja, und ist das auch keine große Entfernung von... Du bist Berlinerin, höre ich, ja, ne? Ja, von Berlin ja. nach London ist ja auch keine große Sache. Ja, ja. Wenn jetzt die Freund... Ist die Freundschaft richtig definitiv gekündigt zwischen dir? Wir haben seit 2 Wochen nicht mehr miteinander erzählt. Was sagt denn die Familie, die Eltern? Ja, das Schlimme ist, das kommt noch hinzu, weil seine Stiefmutter, ne, Lisas Mutter, wenn ich jetzt nach London fliege, bleibe ich bei der Mutter. Mhm. Und das Ding ist, dass wenn Lisa rauskriegen würde, dass ihre Mutter mich da bleiben lässt, ne, dann wäre da total Stress und das will ich nicht, weil die Mutter, sie sieht einen Sohn sterben. Mhm. Die hat damit noch zu tun, denn ich will nicht noch dazu, weißt du, noch mehr Stress verursachen, aber ich kann nirgends anders bleiben, weil das nicht direkt in London ist. Aber die Mutter hat nichts dagegen, dass du mit dem Jungen befreundet bist? Nee, nein, überhaupt nicht. Überhaupt auch nicht der Vater. Mhm. Also der Vater hat mir eine ganz liebe E-Mail geschrieben und gesagt, dass er dagegen so, ist. So, dann würde ich jetzt an deiner Stelle, aber ihr sagt nun, wie alt deine Freundin ist wahrscheinlich in deinem Alter irgendwie? Ja, 30. Sogar 30, also eine wirklich erwachsene Frau. Mit aller Vehemenz an ihre Menschlichkeit und an ihre Vernunft appellieren, dass sie sich verdammt nochmal da raushalten soll und dass sie sich auch dafür einsetzen soll, dass ihr Bruder die letzten Wochen und die letzte Zeit seines Lebens so schön wie irgend möglich hat. Und ich verstehe, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass da etwas eine Spannung entstanden ist. Ich denke, das ist, weißt du, sie gehen ja auch durch was ich ja nicht nachvollziehen kann, weil letzten Endes ist es ein Familienmitglied, das stirbt, er ist ein Kind noch. Wie gehst du redest ja so sehr, sehr ja, klar darüber und auch sehr, sehr fast positiv, na, positiv will ich nicht sagen, aber sehr klar. Geht dir das denn nicht auch sehr zu Herzen, dass du dich da jetzt in einen Menschen, einen jungen Menschen auch am Verlieben bist, der bald sterben wird oder sehr leiden wird? Also, sagen wir mal so, als ich James nicht kannte, ging mir das sehr nahe. Ich habe James kennengelernt und wenn man ihn kennt, dann denkst du nicht einmal daran, dass er krank ist. Er ist so ein positiver Mensch, er lacht nur, er hat Spaß, er genießt mit Leben. So, da musst du jetzt auch, wenn du zu ihm rüberfährst, musst du ihm das aber auch klar machen, dass du eben nicht richtig da bleiben kannst. Ja, das weiß er, wir haben darüber gesprochen. Ich habe ihm auch gesagt, ich werde nicht wieder, ich kann nicht. Und das ist für ihn auch okay? Ja, das weiß er. James und ich, und das habe ich auch zu seiner Familie gesagt, weil seine Familie war auch am Anfang ein bisschen so von wegen, oh, er kann keine Vollzeit. Die haben ihn hingesetzt und gesagt, oh, wir wissen nicht, ob du bereit bist für Sex und eine richtige Beziehung. Und ich dachte, ich erstmal wohne ich in einem völlig anderen Land. Weißt du, ich kann gar nicht eine Vollbeziehung haben, so wie man sie normalerweise versteht. Und dann ist es auch ironisch, von einer Langzeitbeziehung zu sprechen. Absolut, absolut. Hat er schon mal eine Freundin gehabt? 16-Jährige. Bitte? So eine 16-jährige Kinderbeziehung mehr oder weniger. Aber die hat sich... Das heißt, es könnte sogar sein, dass er noch gar nicht mit einer Frau geschlafen hat. Er hat noch nicht mit einer Frau geschlafen. Und es kann sein, dass es vielleicht zwischen euch passiert. Ja. So, und das ist doch das Tollste überhaupt, was man dem Jungen schenken kann. Ich denke, ich habe ein bisschen davor Angst, dass die Familie denkt, dass ich das aus irgendeinem, so Charity-Ding mache, so, weil ich... Und dass du das ausnutzt und seine Schwäche quasi ausnutzt, um dich an ihn ranzumachen, sowas? Nee, nicht so, überhaupt nicht, aber dass ich das aus Mitleid mache. Mhm. Und das mache ich nicht. Wenn ich es aus Mitleid machen würde, würde ich es nicht durchhalten. Mhm. Dann würde ich das alles nicht durchhalten. So, ich finde es gut, dass du es machst. Und ich will nochmal sagen, ich dich ermutigen, da auch eine ganz harte Linie gegenüber deiner Freundin zu fahren. Ich finde es unmöglich, dass sie da zwischenfunkt. Aber sie ist kein schlechter Mensch. Also sie mag ja sein, sie mag ihre Beweggründe haben. Deswegen würde ich auch nochmal versuchen, wenn ihr schon nicht miteinander reden könnt, ihr das wirklich in einem sehr sachlichen, freundlichen, aber klaren Brief nochmal darzulegen, dass es hauptsächlich um das Glück ihres Bruders geht. Ja. Und dass man alles dazu machen muss, wenn ein geliebter Mensch am Sterben ist oder uns verlässt, dass man den Rest so schön wie möglich gestaltet. Und wenn du es auch noch aus vollem Herzen machst und wirklich nicht nur auf die Mitleidschiene kommst, ist es doch alles grandios. Also mach es, fahr hin und tu alles, was in deiner Macht steht und sei noch ein paar Wochen oder Monate mit ihm vielleicht froh und glücklich. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Stefanie. Tschüss. Ich bin verbunden mit Anke, 34 Jahre alt. Hallo, Domian. Guten Morgen, Anke. Dein Thema. Ja, und zwar, ich habe folgendes Problem. Also ich habe jetzt schon die vierte Schönheits-OP hinter mir und für mich ist einfach schwierig, irgendwie jetzt einen Stopp reinzubringen. Also Wo? Einfach zu sagen, aufzuhören. Hm. Welche Operation hast du machen lassen? Was hast du operieren lassen? Also ich habe vor 4 Jahren, habe ich mir die Brust operieren lassen, weil ich habe 2 Kinder. Vergrößern? Ja. Strafen wahrscheinlich? Nicht, also ich habe Silikon dran, aber die waren vorher eigentlich auch schon jetzt in der Größe. Mhm. Und weil ich einfach mit mir nicht mehr zufrieden war und ich habe lang gestillt, beide Kinder, ich habe 2 Kinder. Mhm. Und da war es irgendwie noch okay, weil sexuell, gerade wenn ich jetzt mit einem Mann im Bett war, habe ich mich einfach geschämt, weil das war einfach, der Busen war nicht mehr schön. Mhm. Okay, also eine Busenoperation. Richtig, ja. Ist die gut verlaufen? Doch, die war okay, war sehr gut eigentlich. Zweite OP? Zweite OP waren dann die Nase. Mhm. Was hast du gemacht, machen lassen an der Nase? Ich habe die Nase verkleinern lassen, weil ich dachte eben, dass sie nicht in Ordnung wäre. Ich kam damit nicht zurecht. Und hattest du eine auffällig lange Nase oder eher so subjektiv für dich nur eine lange Nase? also die war eigentlich für mich subjektiv lang und jeder hat gesagt, nee, die wäre okay und lass es nicht machen, die passt zu dir und ich war halt total, und man konnte mich auch nicht mehr haben, ich war total gereizt und ich wollte das auch unbedingt haben, hab's dann auch machen lassen. Zweite OP, die Nase, ist das gut gelaufen? Ja, war auch super, ist auch super verlaufen. Auch super verlaufen. Dritte OP? Bitte? Die dritte OP? Die dritte OP war dann Fett absaugen. Und Fett absaugen am Bauch, an den Beinen, am Po, wo? Das war eigentlich mehr so, ja, wo die Frauen eher so im Bereich, sag ich jetzt mal, diese Quarktaschen, so die Seitenbereich, Oberschenkel. Und die vierte dann wieder. Und das, ich bin jetzt schon wieder so weit, dass ich jetzt schon. Achso, lass mich fragen. Die vierte Operation war auch nochmal eine Fettabsaugung. Ja, genau. Und auch die ist, ich muss es mal fragen, weil OPs ja oftmals misslingen. Die, also drei und vier ist auch gut verlaufen. Ich weiß, es sind alle super verlaufen. Alle, ich habe wirklich keine Probleme. So, jetzt kosten ja diese Sachen irrsinnig viel. Hast du so viel Kohle, um das bezahlen zu können? Ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen das Problem. Also da habe ich keine Probleme damit. Das kann das geht. Ich also. Wie viel Geld hast du da schon in deinen Körper reingepumpt? Kommt eine ganze Menge zusammen wahrscheinlich. Ja, 40.000. 40.000 Mark. Ja. Du hast einen Partner, einen festen Partner? Nein, momentan nicht. Momentan lebst du alleine? Ja. Ja. Was gefällt dir denn jetzt wieder nicht an dir? Ja, die Nase. Ich denke halt immer, dass ich irgendwie von meinem Äußeren, dass ich weiß nicht, besser ankomme oder dass ich irgendwie da versuche, Was ist denn jetzt mit der Nase? Die Nase ist einmal operiert worden. Was gefällt dir jetzt nicht an der Nase? Ja, ich finde sie irgendwie zu breit. Also ich, von meinem Empfinden könnte ich sie irgendwie schmaler haben. Hast du denn einen sehr seriösen Schönheitschirurgen, der dir auch die Wahrheit sagt? Der dir vielleicht auch sagt, also es ist Unsinn, was hier etwas zu operieren? Oder ist der eher so drauf, ich kassiere die Kohle und mache, was die Kundin, was die Patientin will? Also gut, er hat schon einen sehr guten Ruf und er berät sehr gut, er sagt auch nee und er sagt auch von sich, dass er wirklich Patienten nach Hause schickt, ne, und sagt, nee, muss man nicht machen, auf keinen Fall, aber jetzt in meinem Fall und ich habe mich jetzt auch... Dich hat er nicht nach Hause geschickt? Nee. Er würde also die Nase nochmal operieren? Er würde auf jeden Fall darauf eingehen und sagen, ja klar, kann ich machen. Das ist derselbe Arzt, der die zum ersten Mal die Nase auch operiert hat? Richtig, ja. Ein und derselbe Arzt. Und so wie du das jetzt schilderst, könnte ich mir vorstellen, dass all deine bekannte Freundinnen oder auch sehr, sehr nahe Leute, die dir auch ehrlich gegenüber sind, sagen, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder? Ja, es geht also noch. Es geht eigentlich mehr um meine eigene Ruhe. Ich kann zum Teil auch nachts nicht mehr schlafen. Es dreht sich alles, mein ganzer Gedankengang dreht sich wirklich nur um die eine Sache. Und ich möchte einfach irgendwie wieder wirklich normal leben können. Pass auf, Anke. Ich habe zu Schönheits-OPs eine ganz klare Meinung mittlerweile. Ich finde das durchaus in Ordnung, das machen zu lassen, wenn jemand sehr darunter leidet und wenn man das in einer gewissen Weise auch objektiv sagen kann, da ist etwas nicht in Ordnung. Bei dir, was du jetzt, also ich bin niemand, der sagt, man muss sich mit allem abfinden, was man vielleicht an körperlichen Misslichkeiten hat. Ich würde es vielleicht auch irgendwann machen lassen, ich weiß es nicht. Also ich will das gar nicht so abstreiten oder vom Tisch wischen. Aber wie du das jetzt geschildert hast bei dir, ist das ja fast schon eine Sucht. Ja, und das ist es. Es ist eine Sucht und es steckt doch irgendetwas anderes dahinter. Und in diesem Fall würde ich wirklich als allererstes sagen, pumpt mal ein bisschen Geld in einen aber richtig guten Psychotherapeuten, mit dem du dieses alles mal durchsprichst und der auch ein bisschen an die Wurzeln geht mit dir zusammen, woher das rührt, woher deine Unzufriedenheit rührt, warum du so ein Selbstbildnis hast, wie du es hast und so weiter. Und auf keinen Fall jetzt nochmal an die Nase gehen. So wie du es jetzt beschrieben hast, finde ich, deutet alles darauf hin, dass man das tun sollte. Und allein die Tatsache, dass du damit ja auch unzufrieden bist, mit dieser Spirale, die sich da entwickelt. Ja, total. Ich habe auch innerlich keine Ruhe mehr. Ich habe wirklich, es dreht sich alles nur darum. Und es macht mich, am Anfang habe ich mich noch drauf gefreut, auf die Brust-OP. Ich war wirklich total happy, weil... Finde ich auch durchaus nachvollziehbar, wie du das gerade erklärt hast mit der Brust-OP, dass man das dann, dass die Frauen das dann machen lassen. Weil es war ja ein Aufbau, es war ja nicht irgendwie riesengroß, sondern wie sie vorher auch war, ich war dann glücklich und ich habe aber gemerkt, es ging immer weiter, es hat sich nur noch alles darum gedreht und es macht mich wahnsinnig. Und du musst einen Therapeuten finden, der nicht ideologisch mit diesen Dingen umgeht. Ich weiß, dass viele Psychologen generell abwehren, wenn es um Schönheits-OPs geht. Du musst jemanden finden, der sagt, der sowohl Ja sagt, als auch Nein sagen kann, was diese Thematik angeht. Das würde ich dir ganz dringend empfehlen, ganz dringend. Okay. Möchtest du vielleicht noch ein paar Tipps Anlaufstellen für Psychologen haben von uns oder recherchierst du das selbst? Ja, ich denke, ich werde selber recherchieren. Ja, also du hast ja in Sachen Schönheits-OPs auch wahrscheinlich gut recherchiert schon. Ja, sehr gut. Hast du denn nicht, ich meine, das ist ja auch noch ein Thema, ein Aspekt bei dem Thema, nicht jedes Mal auch Angst gehabt, es könnte was schief gehen und ich gefährde vielleicht meine Gesundheit durch so einen Wahn? Ja, ich muss dazu sagen, mir war das immer egal. Ich wusste, ich krieg eine Vollnarkose, war mir das komischerweise wirklich immer egal. Aber du hast doch Kinder und Verantwortung zu tragen. Ich weiß, ja, aber das war das komische Gefühl dieser Wahnsinnskick, ob ich aufwache hinterher oder nicht, es war mir irgendwie, ich bin da rein, ohne Angst. Ich habe mich im Gegenteil, ich habe mich sogar drauf gefreut, jedes Mal. Wahrscheinlich war es, weil ich wirklich keine Schmerzen hatte, auch nach der Nasen-OP, null Schmerzen. Und es war wirklich so richtig wie ein Bilderbuch. Gell? Mhm. Und ich habe jedes Mal, wie so fast so eine Vorfreude, so dieser endlos tiefe Schlaf. Mhm. Ganz komisch. Was meinst du, wie die Psychologen sich die Finger reiben, wenn du denen solche Sätze sagst? Wahrscheinlich. Also ich bin echt mal gespannt, aber ich muss was tun. Du musst das machen und du musst jetzt wirklich ganz, ganz strikt mit dir sein und diese weitere OP auf jeden Fall erstmal verschieben. Ja. Und diese andere Behandlung, diese psychotherapeutische oder psychoanalytische Behandlung, dazwischen schieben. Unbedingt, finde ich. Ganz dringend. Ja. Mhm. Alles Gute. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 1.36 Uhr auf die Sekunde. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Sekunde, 1.36 Uhr, 30 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Nacht, eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema So wie ich lebt keiner. Ich möchte mich mit Außenseitern unterhalten, mit schrägen Vögeln, vielleicht mit Menschen, die sehr krank sind und deshalb auf eine ganz bestimmte Art und Weise leben, wie wir, die wir gesund sind, uns das gar nicht vorstellen können. Oder mit vielen anderen Leuten, die auch wirklich von sich aus sagen, so wie ich existiere, so wie ich mein Leben gestalte, das macht eigentlich kaum sonst jemand. Mit all denen unter euch würde ich gerne morgen reden, oder mit einigen zumindest würde ich gerne morgen reden. So wie ich lebe keiner, Thema morgen bei Domian im 1Live-Talk-Radio. Sabine ist da. Sabine, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sabine. Mein Problem ist auch Missbrauch in der Kindheit. Mhm. Ich bin von meinem Vater missbraucht worden, circa 2 Jahre lang. Wie alt warst du da? 10 bis 12 ging das. Mhm. Und komme da bis heute noch nicht ganz klar mit. Hatte auch seitdem noch nie eine feste Beziehung, oder eher gesagt noch gar keine. Mhm. Und auch noch keine sexuellen Erfahrungen mit Jungs, mit Männern gemacht? Nein. Mhm. Nein. Ist ist rausgekommen, dass dein Vater das gemacht hat? Er weiß es, meine Mutter weiß es, ich weiß es und das reicht eigentlich, aber offiziell ist es nicht rausgekommen. Hat die Mutter das damals mitbekommen? Selber nicht, aber irgendwie wird sie es schon erfahren haben. Also ich habe es einmal geoutet, habe mich dann aber wieder zurückgezogen, weil ich zu viel Angst hatte. Du hast es einmal gesagt, deine Mama damals? Ja, da war mein Vater auch bei. Und wie hat sie darauf reagiert? Wie ich sowas nur sagen könnte, das wäre eh nur eine Lüge. Und ich würde unsere Familie zerstören, kaputt machen, also was. Das war quasi mittendrin in der Phase und dann hat er weitergemacht danach? Nee, da war schon Schluss. Also ich habe mit 14, hatte ich dann konnte ich gar nicht mehr. Und da habe ich was dann versucht, loszuwerden und irgendwas zu ändern. Aber wie gesagt, nur bis zum Outen und dann war Ende. Mhm. Dann hatte ich zu viel Angst. Passiert ist das, sagtest du gerade, zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr. Mhm. Da ist man ja Kind noch, auch von der körperlichen Entwicklung her. Ja. Was hat er mit dir gemacht? Genaue Bilder habe ich, also genauen Ablauf kann ich gar nicht mehr sagen. Also ich habe Bruchstücke noch im Kopf, aber so alles weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass es passiert ist. Hat er dich zum regelrechten Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Also er ist in dich eingedrungen? Mhm. In das kleine Kind Sabine? Ja. Damals. Mhm. Mhm. Wie war das? In welchen Umständen passierte das, wenn niemand sonst in der Familie da war? Ja, wenn ich mit ihm alleine zu Hause war, ja. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch 2 Geschwister. Jungs, Mädels? Mädchen und Jungen. Älter als du? Mhm, beide. Ja. Mit denen hast du nie drüber gesprochen? Nein. Mhm. Du hast dann aber auch nicht erwogen, ihn anzuzeigen später? Nein, ich habe mich nicht getraut. Mhm. Wie ist das Verhältnis heute zu deinem Vater oder zur Mutter, zur Familie? Also ich sehe ihn noch des Öfteren, auch meine Mutter, aber ich versuche mit ihm so gut wie keinen Kontakt zu haben. Mhm. Wie kam es denn eigentlich, dass er denn damals, als du dann 12 wurdest, von dir abgelassen hat, dich in Ruhe gelassen hat? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und du weißt auch nicht, ob er das mit den älteren Geschwistern vielleicht auch gemacht hat, weißt du nicht? Nee, weiß ich nicht. Könnte sein, ne? Könnte durchaus sein, ja. Mhm. Wie kannst du mir erklären, dass du heute noch so eine Scheu hast, darüber zu reden? Auch zum Beispiel mit deinen Geschwistern? Das ist eine gute Frage. Kann ich auch nicht sagen, absolut nicht. Ich habe vor irgendwas Angst, keine Ahnung. Ist es heute, sogar heute noch Scham? Ja. Mhm. Auch wenn ich jemanden kennenlerne oder so, also... Kann ich, also geht absolut gar nichts. Das heißt, aufgrund dessen, was dir da angetan wurde in diesen 2 Jahren in deiner Kindheit, ist eigentlich deine ganze Jugend zerstört worden? Mhm. Du hast keine normale Pubertät gehabt, wo man sich verliebt, wo man flirtet, vielleicht ein bisschen rumfummelt oder weiß ich was, und Spaß auch an erotischen Erfahrungen hat? Mhm. Nichts, gar nichts? Nein. Hast du mit dir selbst Sexualität? Masturbierst du, onanierst du? Mhm. Auch nicht? Mhm. Also die ganze untere Region ist irgendwie tabu? Ja. Mhm. Hast du dich denn mal so platonisch vielleicht ein bisschen mal in jemanden verliebt? Also es waren schon Männer dabei gewesen, die ich wirklich nett fand, aber die wollten dann immer nur heute Nacht und das war es dann. Das Glück hatte ich bisher jedes Mal und irgendwie gebe ich da die Hoffnung auf. Mhm. Wie oft denkst du an das, was dir da angetan wurde? Also es ist ziemlich oft. Oft sitze ich zu Hause und bin nur am Heulen deswegen. Also. Hast du nicht auch tierischen Zorn auf deine Mutter? Könnte ich mir so vorstellen, wenn ich mich in dich hineinversetze, dass sie es dir damals nicht geglaubt hat und dass sie das so weggewischt hat? Auf beide. Auf beide sowieso, auf ihn sowieso, ja klar. Mhm. Aber auch auf die Mutter, ne? Ja. Mhm. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass du jetzt da nochmal ganz anders rangehst und ihn vielleicht sogar anzeigen würdest jetzt, nachdem 10 Jahre vergangen sind ungefähr? Warum? Ich habe es einmal ja probiert mit Jugendamt damals, mit 14, und die sagen dann man kann nichts machen, man müsste sowas ja beweisen können, und das kannst du so nicht. So einfach ist das nun auch alles nicht, und es gibt ja immer wieder Fälle, wo man das im Nachhinein durchaus aufrollen kann und die Täter dann auch richtig bestraft werden. Also ich habe immer natürlich Respekt vor den Frauen, oder es betrifft manchmal ja auch Jungs, die im Nachhinein sagen, ich habe Angst, ich traue mich nicht, ich möchte auch nicht diese ganze Tortur über mich ergehen lassen, das nochmal alles aufrollen und so weiter. Andererseits wünsche ich mir das so sehr, damit diese Männer bestraft werden, die das gemacht haben. Wünschen würde ich mir das auch, aber ich kann es nicht. Mhm. Aber weißt du, was du können musst, Claudia, demnächst? Du musst etwas für dich tun, das ist der allererste Schritt. Damit du aus dieser Falle herauskommst, in die du da... Habe ich schon probiert mit psychologischer Betreuung und so, aber da bin ich nur 2 Mal hingegangen, weil man da nur über die Familienverhältnisse so gesprochen hat und nie irgendwie ich wirklich das Thema war. Hm. Gut, dann warst du aber wirklich bei der falschen Adresse. Ja. In deinem Fall musst du wirklich eine richtige Psychotherapie machen, wo du jede Woche einmal zu einer Person gehst, deines Vertrauens, und wo du ganz lange, vielleicht, das kann 1, 2, 3 Jahre dauern unter Umständen, wo du mit dieser Person, das ist ja wie ein Arzt, mit dem du zusammen halt die Verletzungen deiner Seele versuchst zu lindern, sagen wir es mal so. Ja, das weiß ich schon, aber denjenigen zu finden, den richtigen, das ist... Natürlich, aber ich kann durchaus verstehen, wenn du sagst, ich kann jetzt nicht diesen Schritt machen, zur Polizei gehen und das an die große Glocke hängen oder meinen Geschwistern das sagen. Okay, aber was du machen musst, unbedingt, für dein eigenes Leben, für dein eigenes Interesse, du musst etwas in die Wege leiten, damit es dir besser geht, damit du vielleicht auch mal ein normales Leben leben kannst. Das tust du ja nicht im Moment. Aber ich habe durch das erste Mal mit der Therapie so die Hoffnung darauf verloren, jemanden zu finden. Ach, Sabine, du weißt auch, genauso gut wie ich, wie viel Deppen es an Ärzten gibt, zum Beispiel. Mhm. Ne? Wo man hingeht und denkt, ach lieber, das ist nicht mein Fall, da gehe ich wieder, der ist es nicht. Aber wir wissen beide auch, dass es super gute Ärzte gibt. Und so ist das bei Psychologen auch. Da muss man halt ein bisschen suchen, bis man jemanden gefunden hat, wo so die, was, wie man so sagt, die Chemie auch stimmt zwischen dir und der Person. dem Psychologen oder der Psychologin. Ja. Da musst du dann auch ein bisschen tapfer sein, ein bisschen zäh dranbleiben. Das schaffst du nicht alleine. Da kommst du allein nicht raus. Ja, aber das jedem 10.000 Mal zu erklären und dann ist es doch nicht der Richtige und... Du sollst es ja nicht 10.000 Mal machen. Du hast es bisher ein einziges Mal versucht. Ja. Weißt du, wenn du jetzt schon 10 oder 15 Versuche hinter dir hättest und wir unterhalten uns, dann würde es mir auch nur ein bisschen schwerer fallen, dich zu ermutigen. Aber jetzt, das ist ja noch gar nichts einmal. Für mich war das schon viel. Glaube ich. Aber allein die Tatsache, dass du jetzt hier angerufen hast und dass wir auch nochmal darüber reden, beweist mir ja auch, dass du da so sehr drunter leidest und dass du auch eine Sehnsucht hast nach einer Hilfe. Dass irgendwas in die Wege geleitet wird, ist doch so, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Wir machen Folgendes. Du unterhältst dich jetzt gleich mal mit meinem Psychologen, mit dem Peter. Und der soll dir mal ein paar schlaue Ratschläge geben, wie du so einen Menschen, einen Psychologen oder eine Psychologin recherchierst, wie du an eine gute Person kommst, die dir vielleicht wirklich dann helfen, hoffentlich helfen kann. Ja. Ne? Anlaufstellen, wie man telefoniert. Und das ist ja alles kompliziert und nervig, wenn man in einer Notsituation ist. Ja. Legen wir bitte auf, der Peter ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Wiederhören. Tschüss. Mirko, 24 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Mirko. Also, Domian, ich habe da ein Problem mit der Tochter meiner Frau. Wie alt ist die? Die ist 6 Jahre alt. Wir haben uns vor knapp 2 Jahren kennengelernt im Krankenhaus. Ich habe mit ihrem Vater auf dem Zimmer gelegen. Mhm. Und sind dann auch recht schnell zusammengekommen. Sie hat von vornherein das Kind mit dabei gehabt. Mhm. Und ich muss sagen, so die erste Zeit, das lief bombig zwischen meiner Frau, dem Kind und mir. Ja. Also besser hätte es nie laufen können. Und so nach ein paar Monaten, also ich muss dazu sagen, wir waren gerade zusammen. Da ist die Frau die Mutter meiner Frau ist verstorben. Mhm. Die war schwer krank und die Kleine hat das auch mitbekommen, hat das eigentlich auch ganz gut weggesteckt und wie gesagt, nach ein paar Monaten fing das an, dass sie mir gegenüber auf einmal wirklich rotzfrech wurde. Mhm. Einfach so? Einfach so, von heute auf morgen würde ich sagen, ging das los und da ging die ganzen Konflikte überhaupt erst richtig los. Mhm. Also sie wurde, wie gesagt, richtig frech, mir wurden etliche Sachen kaputt gemacht. Und habe auch oft genug zu hören bekommen, auch heute noch, du bist doch gar nicht mein Papa, was willst du überhaupt von mir? Mhm. Und du siehst da einen Zusammenhang zwischen dem Tod der Oma? Nein, momentan, ich finde eigentlich gar keinen Zusammenhang. Nein, damals, ja. Damals siehst du einen Zusammenhang, dass danach fing das an, schlecht zu werden. Vorher war es gut. Nee, eine ganze Zeit später noch, nach dem Tod. Mhm. Und da ist dann nach dem Tod weiter gar nichts vorgefallen? Nein, überhaupt nicht. Hat sie denn Kontakt zu ihrem leiblichen Vater? Nein, überhaupt gar keinen. Mhm. Und das ist mehr eskaliert und es ist immer schlimmer geworden bis heute. Bis heute, genau. Und mittlerweile ist es so weit, dass es die Ehe meiner Frau und also meine Ehe ziemlich stark belastet. Wie steht denn deine Frau dazu? Sie ist ja nun die Mutter des Kindes und wie verhält sie sich in diesen Konfliktsituationen? Ja, also wir haben da das Problem so, wir haben zweierlei Ansichten mittlerweile. Ich sag, das Kind stört mich total und... okay, ich kann sie verstehen, sie ergreift mehr Partei für das Kind, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich greife ganz hart durch gegen sie. Also wenn ich das Kind sehe, ich meine, ich habe sie noch nie geschlagen, ich schlage keine Kinder, ich halte absolut nichts davon, aber dieses Gefühl kommt in mir hoch. Wenn ich sie nur sehe oder höre, das reicht mittlerweile aus. Mhm. So, das ist natürlich eine heftige Aussage. Das Kind ist 6 Jahre alt, sagst du, ne? Also ja, genau. Ein kleines Kind letztendlich. Ist denn eigentlich, habt ihr zusammen auch ein Kind bekommen? Wir haben auch ein Kind. Ach so, ihr habt auch ein Kind. Ja, das ist 10 Monate alt jetzt, fast 10 Monate. Aha. Und so kurz vor der Geburt, da fing das alles an. Ja, aber das ist ja schon interessant, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass die Kleine vielleicht eifersüchtig ist auf das Baby. Ja, also da haben wir auch schon drüber nachgedacht und wir haben sie die erste Zeit voll mit dem Kleinen, also beschäftigt auch. Sie hat meiner Frau geholfen mit dem Pampers wechseln. Mhm. Man hat ihr den Kleinen mal auf den Schoß gesetzt. Vielmehr, das habe ich getan. Und du bist wahrscheinlich auch zunehmend immer netter und freundlicher zu dem Kleinen als zu ihr. Ja, das stimmt. Und das kriegt auch ein 6-jähriges Kind mit. Ja, natürlich, klar. Aber sie weiß auch, da hat meine Frau mit ihr darüber gesprochen, dass ein Baby halt mehr Aufmerksamkeit braucht. Mhm. Ja, aber ein sechsjähriges Kind braucht auch viel Aufmerksamkeit, finde ich. Vor allen Dingen in so einer komplizierten Situation, wo ein Stiefvater da ist und wo so ein Kind vielleicht generell irritiert ist. Mich macht gerade so ein bisschen, hat mich unangenehm berührt, wie du sagst, ich greife da absolut hart durch und ich habe sie zwar noch nicht geschlagen, aber manchmal ist mir so danach. Ja, ich weiß. Ich finde, Mirko, pass auf, ich finde, dass das in deiner Hand liegt, dieses hinzubiegen. Das ist ein sechsjähriges Kind. Und da musst du verdammt nochmal als erwachsener Mann deine Gefühle unter Kontrolle haben und dieses Kind nicht als gleichwertigen Menschen im Sinne eines Erwachsenen sehen, wo man gegen angehen kann und wo man sich richtig provoziert fühlen kann und so weiter. Du musst da mit Feingefühl rangehen. Das ist deine Kunst, das hinzukriegen. Ja, das weiß ich. Ich habe es auch ein paar Mal versucht. Nee, du sollst das nicht ein paar Mal versuchen, du sollst das jedes Mal versuchen. Und es müsste dann mit dem Teufel zugehen, wenn man das Herz eines sechsjährigen Kindes nicht erobern könnte. Mit Tricks, mit Geschenken, mit Liebe, mit Freundlichkeit. Ich habe keine Kinder, aber ich könnte meine Seele verwetten dafür, dass das funktioniert. Das ist ja auch gar nicht das Problem, Domian. Das Problem ist, ich mag das Kind einfach nicht mehr. Ja, das ist aber schlimm, dass du das sagst. Das finde ich auch eine schlimme Aussage. Das ist das Kind deiner Frau, der Frau, die du liebst. Das ist ein kleines Kind. Ich weiß, aber was soll ich machen? Du sollst über deine Gefühle nachdenken und diese Gefühle umbauen wieder, umorganisieren in dir. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich da selbst hast so reingesteigert. Vielleicht sogar auch immer wieder siehst, dass das Kind eines anderen Mannes ist. Und dann ist das Kind dann auch manchmal frech und dann schaukelt das Ganze in dir noch weiter hoch. Aber das darf alles nicht der Fall sein. Ja, also ich selber habe schon überlegt, vielleicht auch meinen Therapeuten aufzusuchen. Ja, das finde ich eine gute Idee. Überlegt schon. Ja, weil ich vermute auch, dass die ganzen Gefühle da irgendwie mit dir durchgehen. Und du brauchst ja jemanden, der dich so ein bisschen, das können wir ja nicht leisten hier und ich sowieso nicht, ich bin ja kein Fachmann in der Richtung. Jemand, der deine Gefühle so ein bisschen kanalisiert, dass du auch wieder einen entspannten Zugang zu diesem Kind bekommst. Ist doch schrecklich. Du gefährdest eure junge Ehe. Da ist noch ein neues Kind. Und du tust diesem kleinen Kind von 6 Jahren doch eigentlich nur Unrecht. Ich weiß. Das Dumme ist, dass ich das eigentlich weiß, aber irgendwie nichts gegen tun kann. Mhm. Doch, du kannst was dagegen tun, nämlich genau das, was du gerade vorgeschlagen hast. Und der erste Schritt, jetzt geht der Akku leer, ne? Ja, genau. Okay, wir sind ja auch gleich fertig. Der erste Schritt war ja schon mal hier anzurufen. Ja. Und tu was, Mirko. Das ist eine hohe Verantwortung. Und du bist der nun wirklich ältere und erfahrenere Mensch gegenüber diesem kleinen Wesen. Und das wirst du schaffen, da bin ich ganz sicher, dass die dich irgendwann liebt und dich verehrt und in den Himmel hebt vielleicht. Ja, ich will hoffen, dass ich das auf die Reihe kriege, denn ich will meine Frau und nicht verlieren und will, dass das mal wieder alles so wird, wie es war, denn ich liebe meine Frau. Ja, und das soll eine richtig gute, funktionierende Familie sein, mit 2 Kindern, mit deiner Frau und mit dir. Und das wird auch funktionieren, wenn du das willst. Es liegt, glaube ich, hundertprozentig in deiner Hand, Mirko. Ich werde versuchen. Ja, du musst etwas unternehmen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Ich bedanke mich bei dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 26 Jahre alt ist sie und sie heißt Claudia. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domia. Hallo, Claudia. Hallo. Ja, ich habe ein Problem und hoffe auf Hilfe oder Tipps von deinen Zuhörern und Zuschauern. Mhm. Und zwar, ich habe seit 1,5 Jahren, seit der Entbindung von meinem Sohn, ständig Abszesse in der Leiste und am Steiß. Wie sehen die genau aus? Ja, also Abszesse, weißt du, was das ist? Ja, das sind solche so unangenehmen Gebilde, ne? Die wässern und eitern unter Umständen. Richtig, genau. Wie? Also es sind so richtig, man muss sich das vorstellen wie eine Blase. Mhm. Und die ist also gefüllt mit Eiter und Blut und mit Gewebeflüssigkeit. Mhm. Also so richtig schön ekelhaft. Ne? Richtig. Mhm. Und also bei mir, gerade am Steiß und auch an der Leiste, sind die walnussgroß. Mhm. Und wie viel hast du immer so an dir? Jetzt also, zum Beispiel heute? Jetzt momentan merke ich, dass wieder eins am Reifen ist. Mhm. Also das merkt man, dass es juckt, dann brennt es und dann kann man irgendwann sich wirklich nicht mehr bewegen, gerade in der Leiste. Also eins ist im Moment am Reißen. Das heißt, da sind aber andere, die noch gerade am Wachsen sind, oder wie? Richtig, genau. Also es sind immer viele da. Richtig. Also ich habe auch, ich taste natürlich da auch ein bisschen. Mhm. Also die Fläche, das geht praktisch von der äußeren Schamlippe geht's los. Mhm. Und endet dann am Anfang vom Oberschenkel. Mhm. Also da ist das ganze Gewebe ist verhärtet. Mhm. Es tut zwar nicht weh und es ist meistens auch wirklich nur so ein walnussgroßes Ding, das dann tierisch weh tut und das dann aufgeschnitten wird. Mhm. Also es tut am Anfang nicht weh und hinterher tut es dann ganz doll weh. Richtig. Und dann muss es auch aufgeschnitten werden. Aber ich habe bisher keinen Arzt gefunden, der jetzt irgendwie mir sagen kann, was ich jetzt genau tun soll. Aber du hast immer einen Arzt, der es aufschneidet, dann läuft die Suppe raus. Richtig, die müssen das ausdrücken. Ausdrücken, ja. Wow. Das tut auch sicher sehr weh, oder? Ja, natürlich. Also teilweise, ich war bei Ärzten, die machen das ohne Betäubung. Und gerade in dieser Region da unten, ne, ist ja alles sehr empfindlich. Richtig. Kannst du überhaupt sitzen oder liegen, wenn du es hinten am Steißbein auch hast? Nee, gar nicht. Also wer das schon mal am Steiß hatte, man kann wirklich nicht sitzen. Mhm. Man kann kaum laufen, man kann sich nicht bücken. Mhm. Also gerade auch mit kleinem Kind, das ist natürlich schrecklich. Ja. Da musste ich auch meinen Kleinen immer mitnehmen zum Chirurgen, da war er 6 Tage alt. Ja. Also man musste jeden Tag hin und dann musste das verbunden werden. Und ich wollte gerade fragen, wie oft du jetzt schon beim Chirurgen warst? Unendlich oft, ne, in den 1,5 Jahren. Ja, also unendlich oft nicht. Also beim Chirurgen aufgeschnitten wurde es vielleicht 20, 25 Mal. Mhm. Aber ich habe natürlich auch zu Hause dann, irgendwann war ich so fertig und habe gesagt, nee, also ich lasse mir das ohne Narkose nicht mehr aufschneiden, da an mir rumdrücken und rumquetschen. Was passiert denn, wenn du es nicht aufschneiden lassen würdest? Also irgendwann platzt es von selber. Mhm. Aber dann ist natürlich die Ursache nicht gefunden. Ja. Also die Ärzte sagen mir auch, na gut, Ernährungsumstellung, das habe ich versucht. Mhm. Dann, ich habe natürlich auch gefragt, na liegt es an der Hygiene vielleicht, nehme ich eine falsche Seife, habe ich Allergien? Nee, das kann es nicht sein. Aber es fing alles nach der Schwangerschaft an. Richtig. Mhm. Also auch Hormonumstellung habe ich gefragt, haben sie gesagt, nee, das kann nicht sein. Alle Ärzte tappen im Dunkeln. Richtig, also ich war beim Frauenarzt, ich war bei verschiedenen Chirurgen, ich war in Krankenhäusern und also jeder will es zwar aufschneiden, aber ich sag, das kann ja wohl nicht die nächsten 30, 40 Jahre so weitergehen. Nein, es gibt keine therapeutischen Ansätze, keine Ideen, keine Salben, keine Medikamente, gar nichts. Also es gibt zwar Salben, aber die hilft nicht mehr. Mhm. Anderer Aspekt zu diesem Thema, du lebst mit deinem Partner zusammen? Ja. Ja. Mhm. Das ist doch, ich könnte mir vorstellen, auch sehr schwierig für dich und deine und eure Sexualität, oder? Ja, natürlich. Also ich bin auch an der Leiste durch die vielen Schnitte und so bin ich vernarbt. Mhm. Ja, und dann gerade, wenn ich weiß, da ist irgendwas, dann kann ich auch nicht mit meinem Mann schlafen. Also, es tut dir auch irre weh, wenn er aus Versehen irgendwie drankommt oder dich streichelt doch, oder? Also momentan, nur wenn es natürlich ganz, ganz reif ist und kurz vorm Platzen ist. Ne? Also dann merkt er auch, dann bin ich auch psychisch fertig. Er muss sich dann auch immer Urlaub nehmen oder sich krank melden, damit er den Kleinen versorgen kann. Schämst du dich vor ihm? Nee, das eigentlich nicht. Also ich habe das auch schon mal so gemacht, wie das mal wieder ganz akut war mit den Schmerzen. Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, du, ich gehe nicht zum Arzt und lass mir da wieder zwischen die Beine gucken, sage ich jetzt mal. Und dann hat er mir es aufgeschnitten mit einem Teppichmesser. Weil ich gesagt habe, ob das jetzt ein Skalpell ist oder ein wirklich scharfes Messer. Das ist gut gegangen? Ja, es ist gut gegangen, ja. Habt ihr das ordentlich desinfiziert? Und ja, natürlich, natürlich. Aber weil ich, ja, also beim Proktologen war ich auch schon, das ist ein Facharzt für Enddarmerkrankungen. Ja, aber hat der damit was zu tun direkt? Ja, also mir hat so ein Notfallarzt mal gesagt, ja, also es kann eine Darmfistel sein und so, dass die eben ausstrahlt. Ach so, und so. Ach ja. Und ich soll noch eine Kontrastmitteluntersuchung mal machen lassen, damit man den Herd überhaupt findet. Mhm. Aber ich finde keinen Arzt und keine Klinik, die das machen will. So, und damit sind wir beim Anlass deines Anrufes. Genau, richtig. Du hast nicht angerufen, um mir das zu erzählen, sondern du hast angerufen, was ja auch sehr richtig ist und nachvollziehbar, dass du Hilfe suchst. Richtig. Wir haben wirklich sehr viele Leute aus dem medizinischen Bereich, die in unserem Publikum sind, die nachts diese Sendung verfolgen. Ärzte, Krankenschwestern oder Klinikpersonal. Mhm. Da ist manch ein guter Tipp von den Leuten schon hierher gekommen. Ja. Also du hast es jetzt sehr ausführlich geschildert und beschrieben. Wenn jemand eine Idee hat, vielleicht einen Spezialarzt weiß oder eine Klinik oder vielleicht auch ein Medikament, bitte faxen oder hier anrufen. Faxnummer 0800 5678 110 und wir werden das an dich dann auf jeden Fall weiterreichen, Claudia. Ja, das wäre echt super. Aus welcher Gegend kommst du? Nur ich komme aus Bremen. Aus Bremen, also aus Norddeutschland. Ja, richtig. So machen wir das. Ja, das wäre super. Ne? Wenn irgendetwas ist, und vielleicht können wir dann ja auch nochmal in Kontakt bleiben, dass du davon erzählst. Was mich nur wirklich sehr wundert, ist, dass da kein Arzt irgendeine Idee hat, was man da machen kann. Nee. Naja. Also vielleicht hat es auf diesem Wege ja genutzt, dass irgendjemand aufmerksam drauf geworden ist und sich meldet. Ja, das wäre echt super. Und vielen Dank nochmal an dein Team im Hintergrund mit den Vorgesprächen. Okay, ich sag's weiter, sehr gerne. Okay, super. Vielen Alles Gute. Dank. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Leo Scholten. Und morgen heißt unser Thema, ich habe es gerade ja schon gesagt, so wie ich lebt keiner. Und ich möchte mich mit euch unterhalten, die ihr wirklich in irgendeiner Weise sehr ungewöhnlich lebt. Vielleicht seid ihr ein schräger Vogel. Vielleicht fühlt ihr euch als Außenseiter, warum auch immer und wie auch immer. Oder vielleicht habt ihr auch eine sehr schwere Krankheit und seid deshalb an ganz bestimmte Lebensformen gebunden. Oder was auch immer. So wie ich lebt keiner. So heißt unser Thema morgen. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und ab 0 Uhr könnt ihr wie immer morgen auch schon anrufen. Macht's gut, bis morgen. Ciao.